It was one of my favorite jobs. I met some of my dearest friends on that show, and I worked with extraordinary people, both in the cast and in the crew. It was a magical experience from beginning to end. Hallo und herzlich willkommen beim Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Meine Güte, ist das staubig hier. Ich freue mich, dass ich den ganzen Staub nicht alleine wegpusten muss, sondern dass ich dabei tatkräftige Unterstützung bekomme von dem Mann mit dem größten Atemvolumen diesseits des Harzes. Hallo, lieber Gregor. Du hast uns gerade mit der Graue Rat der deutschsprachige Babylon 5 Podcast vorgestellt. Ist das richtig so? Das ist richtig. Wir nehmen eine Folge Grauer Rat auf, Gregor. Ah, das ist gut. Das ist gut, dass ihr mich informiert habt. Ja. Okay, dann mache ich meine Notizen zu. Hallo. Und die glockenhelle Stimme, die ihr auch schon im Hintergrund gehört habt, kommt aus der Nähe von Leverkusen. Hallo, liebe Mary. Hallo. Ich muss auch gestehen, ich dachte kurzzeitig, ich wäre im Hotel Hyperion gelandet, ja. Aber da bin ich jetzt froh, dass wir doch beim Grauen Rat sind. Ich habe doch meine Xena-Notizen hier liegen. Oh, ist gezeigt. Wir brauchen noch Einsprecher von König Gregor, Inhaltszusammenfassung. Ich habe schon die nächste gemacht. König Gregor hat mir schon geschickt. Weil es eine Weihnachtsfolge ist und damit will ich euch treten, dass ihr die unbedingt vor Weihnachten zu Weihnachten raus und aufbringt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Folge kommt vor Weihnachten raus, aber es ist ja so ein klein bisschen Weihnachtsgeschenk, was völlig überraschend vor der Tür stand. Es hat einen Hintergrund, den ich auch nicht so richtig verstanden habe, aber ich glaube, es hat was mit Marys Reisetätigkeit zu tun. Du warst bei der Vienna Comic Con. Genau, also wie es vielleicht schon einige mitbekommen haben, ich schreibe ja Bücher. Das ist mein sehr zeitaufwendiges Hobby. What? Und diese Bücher, ja, und die veröffentliche ich dann auch. What? Und ja, sogar teilweise im Verlag. What? Und, verrückt, ich weiß. Ja, da fahre ich das. Irgendwas musste ich ja machen, nachdem wir nicht mehr regelmäßig den Grauen Rat aufnehmen. Ah, oh, jetzt hängst du uns wieder an. Oh mein Gott, ich wollte doch weitermachen, aber... Ja, wir können doch nochmal von hinten wieder anfangen, nach vorne zurück oder so. Ab durch die Zeit. Ja, auf jeden Fall, da geht man ja manchmal auf Messen. Und ich habe eine Schriftstellerfreundin in Wien, die hat mir gesagt, Mensch, hier ist immer Vienna Comic-Con, komm doch und am Montag gehen wir dann noch auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe gedacht, naja, lohnen wird sich das wahrscheinlich nicht, weil Flug und alles, aber ich habe sie lange nicht gesehen und mache gerne Sachen mit ihr und habe gedacht, ach, dann gucke ich mir das mal an mit dieser Vienna Comic-Con. Hast du denn da ein Panel gehabt? Oder hast du da Bücher verkauft oder sowas? Genau, ich habe Bücher verkauft. Wir hatten einen Stand auf der Artist Alley und da haben wir Bücher verkauft. Ah, okay. Genau, also sie macht halt auch noch so Illustrationen zu ihren Büchern passend und Designtassen und Schmuck. Also sie macht da viel mehr cooles Zeug als ich. Mhm. Ich konzentriere mich auf Bücher. Und gießt Silberkugeln, Gregor? Ja, alle können was außer ich. Ja, da darfst du auf so eine Comic-Con nicht gehen, wenn du da über die Artist-Alley gehst und guckst, was die ganzen Leute da so zusammenzeichnen. Da wird dir aber ganz anders. Schon ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall am ersten Tag, an dem Samstag, es war nicht so viel los. Und dann wundert man sich, ja, okay, letztes Jahr war wohl ziemlich viel los. Warum ist das denn so? Und ich so, die Stargäste. Ja. Wahrscheinlich sind hier einfach nur so die letzten Deppen, deshalb kommt keiner, wie das dann so ist. Ich guck mal, wer das ist und ich scrollte so durch und dachte, kenne ich nicht. Claudia Christian, what? Und es war schon der Abend des Samstags. Ich dachte, oh Gott, Claudia Christian war hier auf der gleichen Messe mit mir. Ich habe es nicht mitbekommen. Und hoffentlich ist sie Sonntag nochmal da. Und ich scrollte weiter und sie war Sonntag nochmal da. Großartig. Und also habe ich gedacht, ja, cool. Dann gehe ich mal zur Autogrammstunde von Claudia Christian irgendwie, wenn ich es hinkriege vom Standdienst her und meine Freundin das übernimmt. Meine Freundin hat zum Glück vollstes Verständnis für Rumnördereien. Gute Freundin. Und bin dann zu einer Autogrammstunde von ihr gegangen und guck dann, also es saßen also alle da, die so die Celebrities dieser Runde waren. Bei der Comic-Con ist das so, dass die Schlange, alle so in keine Schlange, Booths keine sitzen. Schlange, keine Schlange. Michael Winslow hatte eine Schlange. Ich habe auch jetzt gedacht, du warst auch bei ihm, oder? Also, was mit Lavelle Jones von Police Academy? Im selben Raum. Mit Hubschraubergeräuschen zum Stand. Ich musste das mehrfach schon erklären, aber Police Academy ist jetzt nicht so der Film, wo ich sage, yay! Die Filme. Habe ich schon Stück. Früher nicht verstanden. Oh, mein Arm ist ganz taub. Mein Arm. Es tut mir leid, Gregor. Mann. Ich weiß, dass ich immer auf Sachen bäsche. Ich finde das ja auch ganz lustig und so, aber das wäre jetzt... Aber er hätte ich das gewusst, ich hätte dir eins mitgebracht. Er hatte aber die Schlange, oder? Er hatte die Schlange. Er hatte die Schlange, gut. Er hatte wirklich eine ganz lange Schlange und bei allen anderen stand niemand. Es war ein bisschen traurig. Und das, obwohl, ich glaube, sein Autogramm 60 Euro kostete und alle anderen viel weniger. Okay. Wie teuer war das denn von Claudia? Ich habe 30 Euro investiert. Boah, okay. Hättest du fast ein halbes, hätte den Vornamen von Lavelle Jones gehabt, wenigstens. Ja. Wäre geil. Mach mal so einen Strich. Hätte ich das vorher gewusst, Gregor. Ja, alles gut. Aber Mary, das heißt ja, sie war durchaus ein bisschen enttäuscht davon, dass da nicht so viel stand. Hat so neidisch Richtung Lavelle Jones geguckt, oder? Auf jeden Fall so ein bisschen. Und das war total witzig. Also sie hatte gerade von irgendwem ein Weihnachtspräsent bekommen, so eine Weihnachtstüte. Oh. Und dann gab sie, also sie nahm das Präsent raus, war ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Mhm. Ich glaube, sie hatte Kekse erwartet und keine Schokolade. Und sie war so voll im Weihnachtsmode, glaube ich schon. Mhm. Und hat mir dann aber die Weihnachtstüte für mein Autogramm gegeben. Also sie hat praktisch diese Nachricht, die noch dran war, hat sie abgemacht. Aber sie meint, sie hätte sowieso schon so viel im Flieger. Ich könnte auch ihr Autogramm in diese Weihnachtstüte tun. Also ich habe von Claudia Christian eine Weihnachtstüte, die sie von einem Fan geschenkt hat, weitergeschenkt bekommen. Mit der Schokolade drin? Nee, die hat sie behalten. Ach so. Ja gut, das wäre das Mindeste. Ich hätte ihr ja selbst gebackene Kekse mitgebracht, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich wusste es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann so, ne, man muss ja dann immer mit diesen Leuten, die so daneben, ne, Security und da Betreuer, mit denen muss man sich ja dann immer gut stellen. Und ich so, ja, ne, da ich das nicht... Waren das Sturmtruppler? Die links und rechts daneben? Nee, aber die 500 First Garrison war auch da, jetzt wo du es ansprichst. Okay. Ja, ne, also der war eigentlich schon total nett, ne, aber so wie die Typen halt auf diesen Veranstaltungen immer sind, eigentlich. Ne, erstmal so ein bisschen, ja, ne, aber ich habe, glaube ich, kompetent gewirkt. Ich habe ihm dann auch unsere Seite gezeigt und gesagt, hier, wir sind total seriös, wir sind kein Sex-Podcast. Claudia war ein bisschen enttäuscht, dass wir kein Sex-Podcast sind. Echt? Hast du dir die Penisse gezeigt? Hast du ihr gesagt, dass wir mit was wir bewerten? Genau. Ich war kurz versucht und habe dann gedacht, das riskiere ich jetzt nicht. Das wäre ein geiler Tag gewesen. Der graue Rat garantiert keinen Sex-Podcast. Warum fällt uns das jetzt ein? Hm? Ja. Also, wie gesagt, sie fragte dann auch, ne, sie machte sich so ein bisschen drüber lustig, dass das Security-Manager jetzt so, ja, nee, da müssen wir jetzt aber erstmal gucken, ne, was sie macht und so. Guckte dann aber echt nur, also, sobald er das Babylon 5-Logo sah, nur so halbherzig drauf, das hätte, ja. Aber wir sind ja ein seriöser Podcast. Und auf jeden Fall. Ja, was war das denn? Ja. Sagen wir ja. Ja. Wenn ja, der Security dich fragt, sagst du ja. Auf jeden Fall. Und deshalb habe ich auch dieses Interview gekriegt, weil ich so seriös wirke. Ach, du hast also mit anderen Worten den Hörern auch noch ein Geschenk zu Weihnachten jetzt mitgebracht, ja, willst du damit sagen? Das habe ich. Wir hatten dann nämlich um 15 Uhr hatte die Claudia dann 10 Minuten Zeit, also der Security-Mensch hat mich halt schwören lassen, nur 5 bis 10 Minuten maximal, weil sie schon ziemlich durch ist. Und jetzt muss ich dazu erzählen, ich hatte ja, wie gesagt, keine Akkreditierung, weil ich ja nichts davon wusste, weil ich ja als Aussteller da war mit meinen Büchern. Und dann hieß es aber, ja, wir sollen dann trotzdem nach hinten gehen und wir können uns da irgendwie einen Raum nehmen. Und dann brachte uns die Betreuerin einen Raum, in einen dunklen Raum, Lounge 1. Ohne Möbel. Und sie, die kleine Betreuerin sagte dann auch noch so, ja, soll ich dann nochmal einen Stuhl besorgen oder so? Und Claudia sagt, nö, wir setzen uns auf den Boden, ist doch okay für dich, oder? Und ich so, ja. Also geil. Claudia auf dem Boden in dieser Lounge 1 gesessen. Das sie hat schon mein Handy gewesen. Gehalten, möchte ich an der Stelle sagen. Echt? Ich hatte ja sonst auch nichts mit, ne? Also mein Handy ist jetzt richtig wertvoll, weil Claudia hat es die ganze Zeit gehalten und da reingespielt. Alter, geil. So nah bin ich der Sache nie gekommen, glaube ich. Das war sie wirklich komplett professionell. Die Dame mit den bunten Haaren hätte gerne, dass du in dieses Handy reinsprichst. Ich habe gerade fliederfarbene Haare, aber ja. Und super professionell auch. Ich war ja nicht vorbereitet. Ich habe dann halt in dieser, ich weiß gar nicht, halbe Stunde, 20 Minuten, die ich hatte bis zu diesem Interview, auf der Rückseite von der Druckereirechnung meine Fragen an Claudia geschrieben. Geil. Wo sie auch sagt, ah, ist das ein Einkaufszettel, ne? Brokkoli, Claudia. Das ist sie gewöhnt. Hast du ein Foto von den Fragen auf dem Zettel, die Shownotes? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit. Ich hatte starke Probleme, mein Gepäck alles unterzukriegen. Mm. Wegen ich der muss gucken, Weihnachtstüte. Ob ich diesen ja. Entweder ist es in einer Weihnachtstüte oder ich habe es eventuell schon in Wien in den Papiermüll getan. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja so ein zeitloses Stück also Geschichte. Dieser Papierkorb ist jetzt Gold wert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich also wenn ihr in Wien Preis. Wohnt, ja. durchführt jeden Papierkorb. Aber wir können ja außer das Interview, was auf deinem Handy dann aufgenommen wurde, dürfen wir auch noch das Foto uns ja ansehen, was ihr gemacht habt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das dürfen wir verwenden und das dürfen wir auch taggen, wie wir wollen. Also vor allem mit der Claudia dann halt. Wir dürfen es taggen, wie wir wollen? Also wir sollen es mit Claudia vertaggen, okay. Egal wo. Mit der also Claudia. Wir dürfen es überall posten und dann, wenn es einen Official Claudia Christian Account gibt, dann bitte vertaggen. Sehr gut, so machen wir das. Ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich das wahrgenommen habe. Ich saß nämlich nichtsahnend bei einer befreundeten Familie beim Kaffee und mein Streamer meldete sich in Form von Gregor. Alter, guck in den Discord. Wirklich, es ist kein Scheiß. Man muss den Mann informieren, der will informiert werden, weißt du? Weil in den Discord. Da hattest du schon die Datei mit dem Interview gepostet und Sascha reagiert überhaupt nicht. Das kann nicht wahr sein. Weil ich nie eine Benachrichtigung bekomme von Discord. Es ist total bescheuert. Ich muss irgendwie rausfinden, woran das liegt und wie ich das einstellen kann. Deswegen ich brauche keine Nachrichten. Ich bin so immer auf Discord. Bei Streamer bin ich halt nie. Selbst wenn ich getaggt werde, werde ich nicht informiert von Discord. Das prangere ich an. Und ich habe das nur nachgelesen, habe gedacht, oh mein Gott, ich habe es verpasst, weil wir hatten ein Zeitfenster von Mary gesetzt bekommen. Ich habe eine halbe Stunde, um mir Fragen auszudenken. Ja. Und von mir kam nur Quatsch. Ja, von Gregor kamen wie gewohnt sinnige Fragen und Raphael hat schöne Fragen gestellt. Ja. Die du nicht gestellt hast, wenn ich das richtig gehört habe. Doch, die habe ich gestellt. Oh, die hast du doch gestellt, okay. Die habe ich genau in meinen Interviewverlauf sogar eingebaut. Das kann man auf diesem Zettel sogar sehen. Oh. Also im Prinzip, Raphael hatte ja hier die Frage, wie praktisch für sie die Geschichte mit Ivanova weitergegangen wäre. Genau. Und auch, wie die Dreharbeiten zum Animated Movie waren und ob es eventuell dann noch eine Fortsetzung geben sollte. Ach das ja. Das habe ich alles gestellt. Also dann hast du, ich habe auf die Frage gewartet, wie sie ihre Frisur in dem Beginning-Teil. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, das war Gregors Frage. Die ist aber auch wirklich hart, die Frise in the Beginning. Ob sie sich damit identifizieren hätte können. Ich glaube, das sind Fragen, die stellst du nicht, wenn du nochmal ein zweites Interview haben möchtest. Ja, einmal das ist wahr. Ich habe mir eh kaum Chancen auf diese Frage ausgerechnet, ehrlich gesagt. Da war mir gleich das Foto mit rangehängt. 9:55. Ja. Dafür, dass du uns diese paar Minuten quasi uns um Hilfe gebeten hast. Weil, gesagt, Leute, ich habe nur noch ein paar Minuten Vorbereitungszeit, ich brauche Fragen, um mit ihr dann das zu machen, habe ich 5 der Minuten damit verschwendet, dieses Foto von ihr mit dieser Frise zu finden. Weißt du, hätte ich die doch nur für sinnvolle. Jetzt bereue ich es ein bisschen, ehrlich gesagt. Mary, jetzt tut's mir leid. Aber großartige Geschichte. Ich war in dieser Zeit auch überhaupt nicht ansprechbar, wenn ich ehrlich war, weil ich total im Fangirl-Mode war. Von wegen, yay! Ich kriege ein Interview mit Claudia. Toll. Oh nein, was mache ich? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin ja eigentlich halbwegs professionell in diesem Bereich unterwegs und war so, okay, wie kriegst du jetzt vollkommen unvorbereitet im Fangirl-Mode das halbwegs seriös rübergebracht? Wie lange hast du gebraucht, um das Grinsen aus dem Gesicht zu bekommen? Ich habe das, glaube ich, immer noch im Gesicht. Also ich hatte das den ganzen Tag, ihr könnt da meine Freundin fragen, ich bin da auf und ab gehüpft wie ein Gummiball. Ja, das glaube ich. Ja, super Geschichte, frech kommt weiter, ne? Das ist wieder mal bewahrheitet. Ja, aber es ist wahrscheinlich jetzt, man muss es auch böse sagen, aber vielleicht war auch so der Ansturm bei ihr mit anderen Interviews auch nicht so groß vermutlich. Bei Michael Winslow wäre es schwieriger geworden. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das die Chancen vielleicht auch ein bisschen erhöht hat, ne? Zumindest. Ne? Traurig, ja, ich sag mal, wenn sie jetzt komplett verplant gewesen wäre, dann wäre es schwer für mich gewesen, reinzurutschen. Aber ich sag mal, ich war ja auch nicht frech. Ich habe halt total höflich gefragt und gesagt, hey, hier Podcast. Und ich war einfach nicht so weit informiert, weil ich hier in anderer Funktion bin. Deshalb habe ich mich damit vorher nicht befasst. Ich finde, das war total toll und das wäre so super, wenn wir diese Möglichkeit hätten. Das ist echt cool. Auch damit ihr da so auf dem Boden sitzen und so und sie hält das Mikro. Oh, das kannst du ja nicht sagen. ich kann dir nicht das Wasser reichen und sie halt, dir hält das Mikro. Das ist ja, toll, wirklich. Ja, und dann haben wir noch ein Selfie gemacht, ne? Und da hat sie praktisch, ne, wir sind auch Arm in Arm. Das sieht man dann auf dem Selfie natürlich nicht, weil das ja im Rücken ist, aber es ist schon. Ah, toll. Das ist wirklich toll. Keine Hoverhand. Hervorragend. Ja, ich... Nee, das war schon toll. Also, weil sie ja auch für mich als, ne, das hört ihr ja gleich im Interview mehr oder weniger noch, für mich als Mädchen oder als junge Frau war ihre Susan Ivanova ja schon einfach ein Vorbild. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne, und egal, was danach kam und so und was sie auch als Schauspielerin jetzt macht oder an Projekten oder so, ich finde, das ist einfach ganz, ganz toll, was sie da geleistet hat in dieser Rolle. Und auch das Interview, das war total toll. Das war super natürlich, das war nicht gestellt. Und sie hat ja auch echt schöne Sachen erzählt. Ja, das hat sie. Schön, es ist wirklich toll. Hat sie ein paar Sätze auch, sie kann doch eigentlich auch Deutsch, oder? Sie hat zwischendurch immer ein paar Worte Deutsch gesprochen. Ah, verklagen. Rechte bei Warner. Ja, nicht im Interview, aber auf jeden Fall so hin und wieder so ein paar, ja, Worte, die sie lustig findet und so. Das besteht die Chance, ganz charmant, dass sie diesen Podcast hört. Da müssen wir aufpassen, was wir sagen. Oh ja. Dann, nein, wir loben sie ja nur. Das ist ja alles gut. Ja, ja. Nee. Ist auch zu Recht. Also Mary hat ja schon recht. Das ist halt, also Ivanova. Sie war in den 90ern Gott am nächsten. Also irgendwo so ein bisschen. Muss man auch sagen halt, ne? Ich finde es auch großartig, weil es so eine typische Mary-Aktion ist, wie die wir schon öfter mal hatten hier in der Geschichte des Grauen Rates, ne? Wie ich bin noch bei einem Cosplay-Event in Aachen und dann machen wir mal nachts um 3 auf dem Raucherbalkon eine halbe Stunde Sondersendung vom Grauen Rat. Und das war jetzt, das wisst ihr ja alle nicht, die ihr hier gerade zuhört. Mary ist quasi eben gelandet aus Wien, ist dann in einen Bus gefallen, aus dem Bus herausgefallen, hat vielleicht noch die Jacke an, ich weiß es nicht, ist quasi direkte Mank vor das Mikrofon und hat gesagt, jetzt bin ich aufnahmebereit. Das ist großartig. Ja. Jacke und Schuhe habe ich ausgezogen, aber ansonsten ist nur alles hier und das Flughafenwasser Hafenwasser ist auch noch hier. Das Gute. Ja. Ach, schön. Wirklich toll. Und die Audiodatei haben wir schon bekommen. Die haben wir schon, ja. Toll. Ja, dann würde ich sagen, Mary, komm du erstmal wieder zu Hause an. Kümmer dich um die Familie mal ein bisschen. Und vielen Dank, dass du das wirklich alles auf dich genommen hast und dass du diese Eingebung hattest und unser Wochenende bereichert hast. Also alleine schon aus der Ferne und natürlich diesen Podcast, in dem du halt diese 10 Minuten Zeitdokument eingefangen hast. Ja, gerne. Und das war ja auch für mich echt ein Geschenk. Und ich bin so froh, dass ich da Samstagabend dann echt nochmal reingeguckt habe, welche Stars denn jetzt da sind. Sonst wäre ich echt so, weiß ich nicht, 200 Meter Luftlinie von ihr entfernt gewesen und hätte es nicht mitbekommen. Ach, wie bescheuert wäre das gewesen? Du kommst nach Hause und so, was, die war auch da? Nein. Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich ein bisschen geweint, wenn ich ehrlich bin. Das Faszinierende ist, dass ungefähr so 12 Stunden zwischen dem Nachricht von dir, hey, Claudia Christensen ist hier, und dem Foto und der Interviewdatei gelegen haben. Das ist andere kaufen Autos in 24 Stunden und du machst sowas. Also, oh, das ist echt faszinierend. Also wirklich echt, danke dafür. Sehr gerne. Und was man auch sagen, sie sieht auch echt toll aus, ne? Und sie kommt auch toll rüber in ihrer Person. Man hat gemerkt, sie ist ein bisschen schon, wie man so ist auf Messen, ein bisschen überdreht dann, aber mega sympathisch und war einfach ein tolles Erlebnis. Ja, ich sehe, hin und wieder postet sie ja Setfotos oder auch Stills aus den Episoden von ihrer Polizeiserie, die sie macht. Da denke ich, ja, das kaufe ich ihr ab. Ja, ich habe jetzt, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, auch voll Lust, da mal reinzugucken, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, das könnten wir ja mal machen und eine Folge hier besprechen. Das ist doch eine schöne Idee. Ha, haben wir wieder was vor. Ja. Kommt auf die große Liste der Sachen, die wir vorhaben und nie machen werden. aber die Liste ist da und die liegt nicht in einem Mülleimer in Wien. Das ist auch was wert. Ich suche nach dieser Liste. Vielleicht sehr gut. Finde ich die gleich noch. Sehr gut. Ja, ihr könnt trotzdem in Wien die Mülleimer durchsuchen. Vielleicht findet ihr was Schönes. Ja, dann nochmal ein dickes Dankeschön, liebe Mary, dass du hier diesen Podcast wieder ein bisschen Leben eingehaucht hast durch deine Spontanaktion. Und wir machen jetzt einfach mal die große Taste auf dem Kassettenrekorder und machen das Band an und würde sagen schon mal tschö, oder? Jo. Ja. Viel Spaß damit. Vielleicht war es nicht die letzte merkwürdige Aktion von mir. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß, was sie nächstes Jahr alles machen kann? Was diese verrückte Mary wieder vorhat? Wer weiß? Und solange könnt ihr sie natürlich noch bei Vorzeitig abgesetzt und Radio Amphipolis hören. Das stimmt. Oder ja. Lesen in von The Olympian Job. Wir verlinken es in den Shownotes. Was in 2 Tagen rauskommt. Mann, das ist so eine aufregende Woche. Was letzte Woche rausgekommen ist, wenn ihr das hier hört. Nein, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man weiß so vieles nicht, weil ich das veröffentliche. Man weiß nur, es ist vielleicht nicht die letzte Ausgabe gewesen. Also davon gehen wir mal aus. Es ist nicht die letzte Ausgabe Grauer Rat gewesen. Insofern haltet diesen Kanal mal abonniert, empfehlt ihn euren Freundinnen und Freunden weiter und hört bei Radio Amphipolis, dem deutschsprachigen 10er-Podcast, mehr als einer Folge rein, bei Hotel Hyperium, den deutschsprachigen Angel-Podcast und natürlich bei Vorzeitig abgesetzt, dem Nachfolgeprojekt des Grauen Rates. Wo wir uns mit Serien beschaffen, die vorzeitig abgesetzt wurden. Zu Recht? Das hört ihr. Immer zum Monatsanfang. In dem Sinne, haltet uns die Treue, bleibt uns gewogen. Ich sag mal, ganz munter bis zum nächsten Mal und Band ab. Perfect. First of all, thank you so much for having time for us. I'm Mary from the German podcast Der Graue Rat, The Great Council. And I'm very happy that this worked out. Wonderful. It's nice to be here. It's nice to know about a podcast that is dedicated to this wonderful science fiction show, Babylon 5. Yes, and also the actors of Babylon 5 and actresses, of course, and everything. And so, of course, I have first a few questions about Babylon 5. And afterwards, we are also very interested about your projects, the comic, everything else. Okay. Okay, first question would be, what was it like to play Susan Ivanova? It was wonderful to play Susan. She was strong, smart. She was very multi-layered. She had a lot of emotional depth. There was she was complicated. She was not a cookie-cutter character. And I appreciated that she had her own sense of self, sense of humor, and a very strong maturity for a young person in a position of power. Yes, for me, Susan Ivanova was my first role model because mm-hmm. she was the first female leader person I saw ever in a sci-fi or series at all. Yeah, she was really groundbreaking for Joe Straczynski to create that character. Was wonderful. It little girls around the world always come up to me and say, "Wow, it made me have someone to look up to and to aspire to be the leader," which is great. Definitely. Is there a moment about shooting Babylon 5 which has a special place in your heart? I really love the episode Sleeping in Light once Marcus died. And there's a beautiful scene between myself and Richard Biggs. And it was just very special. It was a very tender scene. Sometimes when you're acting, you get an opportunity to act with somebody really good, like Richard Biggs was, and it creates a closeness in your friendship. It builds upon an existing friendship to share that creative experience. So that was very special for me. That sounds wonderful. Did you ever think about how Susan Ivanova lived on after the end of the series? I did, and since we shot the very last episode, it was clear that she was in a much higher position of authority and that she continued her good work after that. It's been speculated, you know, that some other things happen. A lot of people, you know, like the Talia Ivanova storyline for her personal life, but I've always liked to think that she remained alone, a lone wolf, and that she just never could quite open herself emotionally. I think it makes her more interesting to not be perfect and to not really experience love ever. I think it makes her a more tragic figure, but also, like I said, more interesting because it means that her work was really everything, which to a lot of people it is. That is true. How was it to get back to Babylon 5 with the animated movie? It was great. Of course, I had to take into consideration that I was, you know, almost 30 years older, but or 25 years since the end of the series. But nothing had changed. I mean, the dynamics of the other actors and the voices and hearing their voices, seeing the animation put me right back there. It's very easy for me to play Ivanova because Ivanova really is a lot of me. That's so wonderful. Was it difficult to do the recording for the animated series? No, it wasn't. No, it wasn't difficult at all. We just went into a booth and did the recording. That was it. It was very easy. Do you know, or can you say, were there ever plans to do other animated movies or series after this first one? Yeah, I mean, the intention was to do more of these movies, the animated films. So let's see if it happens. Fingers crossed. Exactly. You have now with you the Dark Legacies comic, yeah, which also from the visual, of course, looks a little bit Ivanova. Uh-huh. How was this project and developing it? My writing partner, Chris McCauley, and I really wanted to have science fiction appeal to a slightly older demographic, a slightly older generation. So we used the images of familiar faces like Walter Koenig from Star Trek and Babylon 5, Patricia Tallman, Bruce Boxleitner, Bill Mumy, Peter Jurassic. We used faces that are familiar to people and had these actors, in some cases, actually contribute to the stories that their characters have, and they had approval. So it was the fact that my character is in a military outfit. You know, the cover of issue one does look a little bit like Ivanova because the hair is back, but the rest of Jessica Steele simply looks like me. So if a younger version of me is going to look like Ivanova. We definitely wanted to draw the sci-fi fans in with some familiarity, but the storyline is very different. How is it different to make the comic? And you are also in the story process, I think. Mm-hmm. Yeah. We work together to, you know, create the world, and then Chris is such a great writer. He puts together the storylines, and then we get amazing comic book artists and colorists involved, and we now have issue 3 coming out, and there's a RPG game and a video game, and of course we hope, like anybody else who creates intellectual property, that someday we can sell it as a animated series or a live action series. That's the goal. That would be wonderful. Mm-hmm. Do you have any other projects upcoming you want to tell us about? Well, I'm currently in the 8th season of 911, which I don't believe has come here yet. Season 8. It's the new season. So I play the captain of the Los Angeles Police Department. And that's been great. And then I'm going back home next week to do World of Warcraft and Guild Wars. I play Zala Toth in World of Warcraft, the video game. And she's sort of the lead bad person now, raising a lot of hell. So that's been fun. Oh, and on December 7th, I'm doing Cooking with Claudia with Patricia Tallman from Babylon 5, which is a live cooking class that I do every year, a holiday experience and celebration that I do. How is this? I think you and Patricia Tallman are doing some things together from time to time. We do. We're very good friends, and we've traveled together, and we do events together, and we create things together. So during the pandemic, we created these cooking classes for people because I realized that people were, you know, feeling probably bored with the same things, or they wanted to save money, or they wanted to have something healthier. So I created Cooking with Claudia, and Pat really took off with it and created the Facebook page and the marketing. And, you know, she runs B5 Events, which has really helped all of us Babylon 5 actors have a place where we can sell merchandise and events. And she's just a wonderful entrepreneur and a very special woman. Last question. What does Babylon 5 still have a place in your heart and Susan Ivanova? Oh, my gosh, yes. It was one of my favorite jobs. I met some of my dearest friends on that show. And I worked with extraordinary people, both in the cast and in the crew. It was a magical experience from beginning to end. Wonderful. Thank you so much. If you want to say a few words to your German fans, Babylon 5 is still very dear to a lot of sci-fi fans in all of Germany. Well, that's very sweet. And I loved seeing everybody here at Vienna Comic Con. And I look forward to coming back and doing more events near you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de. Unter facebook.com/grauerrat und @graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal@der-graue-rat.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.